Ja, herzlich willkommen zu der zweiten Podiumsdiskussion im Rahmen von Audio Poverty. Mein Name ist Björn Gottstein. Ich bin für das Programm mitverantwortlich und aber jetzt hier erstmal als Moderator auf der Bühne. Das Thema dieses Panels ist die Rolle und die Lage der Musikkritik. Und wir haben uns gedacht, dass man über musikalischen Wandel oder Veränderungen im Musikleben nicht reden sollte, ohne auch über Rezeptionsphänomene zu reden. Und haben deswegen einige Musikkritiker, Redakteure und Musikwissenschaftler eingeladen, von deren Urteil und deren Debatte wir uns versprechen, einiges über den Stand der Musikkritik zu erfahren. Ich sollte vielleicht vorweg sagen, dass das Panel so besetzt ist, dass fast alle, die darauf sitzen, produktiv am Produzieren von Texten beteiligt sind, sei es als Redakteur, sei es als Autor, sei es als beides. Die einzige Ausnahme ist Frau Helga de la Motte Haber, die als Musikwissenschaftlerin, wie sie mir vorhin versicherte, noch nie eine Musikkritik im wahren Sinne des Wortes geschrieben hat. Ich möchte vielleicht ein paar Worte vorweg verlieren, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen. Zum einen, glaube ich, sollte man daran erinnern, dass die Musikkritik kein Naturgesetz ist, sondern ein Phänomen, das irgendwann entstanden ist und zwar mehrfach entstanden ist. Jürgen Habermas beschreibt im Strukturwandel der Öffentlichkeit sehr gut und sehr genau, wie Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen aus dem Laiendiskurs ein professioneller Diskurs wurde und dass die Musikkritik am Entstehen der Öffentlichkeit großen Anteil hatte. Wir haben dann um 1800 herum die ersten Koryphäen der Musikkritik. E.T.H. Hoffmann ist eigentlich bis heute unerreicht als jemand, der einen Standard gesetzt hat, der 100 Jahre lang dann definiert hat, wie über Musik geredet und geschrieben worden ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Musikkritik sich immer wieder neu erfinden musste und zwar auch immer in Bezug auf das Objekt, was sie beschrieben hat. Es gibt in dem Bob Dylan-Film von Scorsese eine Szene, wo er auf einer relativ üppigen Pressekonferenz sitzt und von relativ unverschämten Journalisten verschiedene Fragen gestellt bekommt. Und irgendjemand fragt ihn, glauben Sie eigentlich, was Sie da singen? Und er empört sich sehr und sagt, wie können Sie es wagen, mich das zu fragen? Haben Sie jemals ein Stück von mir gehört? Und dieser Mensch hat tatsächlich die Schutzbitte zu antworten, nein. Das ist eine Situation, die muss man sich erstmal vorstellen, dass man Bob Dylan interviewt und noch nie ein einziges Bob Dylan-Stück gehört hat. Ich glaube, da merkt man auch, dass der Popjournalismus sich eben auch nochmal neu erfinden musste. Also vielleicht war dieser Journalist auch jemand, der vom Standard her für die Bunte schrieb oder die Gala. Vielleicht gibt es das Interview in dieser Form heute auch noch. Tatsächlich aber hat die Popmusikkritik sich auch noch einmal neu erfunden. Und zwar in verschiedenen sprachlichen Terrains, auch auf unterschiedliche Art und Weise. In Deutschland war ganz sicherlich die Spex maßgeblich daran beteiligt, einen Ton zu finden, der eine gewisse Subjektivität, eine gewisse Antibürgerlichkeit impliziert. Und die Frage, die sich daraus ableitet, ist eigentlich, kann sich Kritik heute nochmal neu erfinden? Sollte sie es, muss sie es tun? Und ich möchte, bevor ich jetzt gleich die Runde vorstelle, noch einige Punkte nennen, die ich mir notiert habe, die in etwa zusammenfassen sollen, was Musikkritik eigentlich leistet oder leisten kann oder leisten soll. Das allererste ist, der Text hat einen Tauschwert. Wir würden nicht immer es gäbe keine Musikkritik, wenn man sie nicht verkaufen könnte. Und es macht auch keinen Sinn, das Ende der Musikkritik herbeizureden, denn solange Zeitungen Texte ankaufen und die Zeitungen verkaufen, in diese Texte stehen, hat die Musikkritik einen bestimmten Wert, es wird sie geben, sie hat eine bestimmte Funktion, eine rein ökonomische Funktion. Ein relativ banaler Gedanke, deswegen stelle ich ihn vorweg. Der zweite Gedanke ist ebenso banal, das ist nämlich der, dass der Text einen gewissen Informationswert hat. Es gibt die berühmten 5 W, wer, wie, wann, wo, warum. Im schlimmsten Falle erfährt man genau das in einem Text. Er sagt einem etwas, dass etwas stattgefunden hat und so weiter und so fort. Der vierte Punkt hängen eng miteinander zusammen und stehen in einem etwas schwierigen Verhältnis zueinander. Zum einen ist der Musikkritiker so etwas wie der natürliche Feind des Künstlers. Er ist das Korrektiv der Veranstaltungen, der Werke und so weiter und so fort. Und es ist ein gesellschaftlich notwendiges Korrektiv. Das gilt im ganz besonderen Maße für eine Veranstaltung wie diese hier, die nämlich aus öffentlichen Steuergeldern finanziert ist. Und es ist sehr wichtig, dass hinterher jemand schreibt, das war der größte Humbug, den ich je gehört habe, damit es sozusagen eine Stimme gibt, die das in Relation setzt und auch ein Beurteilungskriterien hat, dass das Geld, was von der öffentlichen Hand in so eine Veranstaltung fließt, zu guten oder schlechten Zwecken verwendet worden ist. Es ist natürlich auch für den Künstler selbst eine Möglichkeit, das, was er tut, in Dialog mit dem Kritiker zu überprüfen. Die andere Funktion, und das ist die, die eigentlich viel öfter wahrgenommen wird oder die auch gar nicht sich vermeiden lässt, ist eben die des Sprachrohrs. Man schafft der Kunst eine Plattform. Der fünfte Punkt ist, dass jeder, der schreibt, ein gewisses Sendungsbewusstsein hat oder zumindest glaubt, dass das, was er denkt, auch andere interessieren könnte. Das ist eine fahrlässige Unterstellung, dass das andere interessiert, aber das Missionarische und das Sendungsbewusstsein daran ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt beim Schreiben. Niemand schreibt unter Zwang, auch wenn es natürlich einen finanziellen Aspekt dabei gibt, ist doch zumindest derjenige davon überzeugt, dass das, was er schreibt, andere interessieren könnte. Ein anderer Punkt, der jetzt vielleicht nur am Rande erwähnt werden soll, ist der Punkt der Distinktion. Es ist, wir jetzt hier keine marxistischen Grabenkämpfe führen, aber es ist auch klar, dass vor allem im Bereich der klassischen Musik die Musikkritik durch einen bestimmten Stil, ein bestimmtes Vokabular sich absetzt, abgrenzt, meinetwegen auch einigelt, je nach der Perspektive, und eben Distinktion schafft. Diese Distinktion geht allerdings genauso gut wie die Gegenbewegung, also alles, was sich betont, antibürgerlich benimmt. Es gab ja unglaublich tolle Fanzines, wo man eigentlich nur mit so einer Hautruff-Sprache geschrieben hat. Ist natürlich auch ein Versuch, Distinktion zu schaffen und sich eben genau von der bürgerlichen Haltung abzugrenzen. Also auch dieser Aspekt spielt beim Sprachbewusstsein des Musikkritikers eine gewisse Rolle. Punkt Nummer 7. Es ist eine der schöneren Aufgaben, die man als Musikkritiker leistet, nämlich der Versuch, dem Gegenstand eine textliche Form zu verleihen. Das, was man gehört hat, das, was eben als tönendes Werk nicht sofort greifbar ist, in Sprache zu fassen. Eine fast poetische Aufgabe und hängt zusammen mit Punkt Nummer 8, dass man nämlich eine eigene Kunstform kreiert mit der Musikkritik. Wer viel Musikkritik liest und vielleicht auch ältere Musikkritiken gelesen hat, weiß, dass es eine literarische Gattung eigenen Rechts ist. Und wer zum Beispiel die Kritiken von George Bernard Shaw liest, weiß um den literarischen Wert eines Textes, der sich mit Musik beschäftigt, versucht Musik zu beschreiben, zu sezieren, zu analysieren, zu kritisieren und so weiter und so fort. Der Versuch, dem Gegenstand, also dem Betrachtungsgegenstand, eine textliche Form zu verleihen, hat auch etwas damit zu tun, dass man versucht, das Objekt in der Welt zu verankern. Das Werk existiert relativ losgelöst, sei es jetzt ein Song, sei es eine Symphonie, es ist völlig wurscht. Und um dieser Musik einen Sinn zu verleihen oder im täglichen Empfindungshorizont zu verankern, kann der Musikkritiker mit dem Text sozusagen eine Deutung schaffen, die es dem Leser oder dem Hörer gleichermaßen ermöglicht, das Objekt auch auf einer höheren Ebene als das des reinen Kunstwerks oder auch eine tiefere Ebene, je nachdem, nochmals in eine Relation zu setzen. Gut, es sind nur noch 30 bis 40 Punkte. Punkt Nummer 10 bin ich jetzt. Der Musikkritiker moderiert das, was an Musik verfügbar ist. Er trifft eine Auswahl über das, worüber geschrieben wird. Er wählt aus, er kanonisiert, er schafft Hierarchien, er lässt andere Dinge unerwähnt, manche Dinge hebt er hervor, sei es positiv, sei es negativ, aber es ist eine wichtige Funktion und das ist eigentlich auch etwas, worüber ich reden möchte jetzt gleich, ist, wie moderiert man als Musikkritiker das Musikleben? Zu guter Letzt habe ich hier stehen die Pflege des Kanons, das hängt eng damit zusammen, bezieht sich aber mehr auf das historische Bewusstsein des Musikkritikers, der meines Erachtens auch immer wieder erklären muss, was die Zwölftontechnik ist, was die aleatorische Musik ist, wie Punk entstanden ist und dergleichen mehr. Also man hat auch ein bestimmtes eine Bildungsverpflichtung, kann man es vielleicht nennen. So, das waren meine Punkte. Es waren derer 11. Chris, you don't have a headphone? Okay, did you understand what I say? No. Did you understand what I said? Half, okay. Okay. Dann sollten wir vielleicht noch kurz warten, bis Chris, oder ich kann vielleicht zumindest anfangen, die Leute vorzustellen, und bis Chris dann eine Übersetzung bekommt. Gut, die 6 Menschen, mit denen ich darüber reden möchte, sind ganz rechts von Ihnen aus gesehen sitzt Frau Helga de la Motte Haber, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Frau Helga de la Motte Haber ist Musikwissenschaftlerin, hat lange an der TU in Berlin unterrichtet und ich glaube, ich kann zweierlei an ihrer Arbeit hervorheben. Das eine ist, dass sie sich sehr für neue Genres, Gattungen und Formen in der zeitgenössischen Musik eingesetzt hat und tatsächlich auch immer für die allerneueste Musik und junge Künstler der Gegenwart eingesetzt hat. Und vor allem hat sie den maßgeblichen und in der deutschen Sprache eigentlich einzigartigen Band über Klangkunst geschrieben. Gleichzeitig ist ihr Buch über Musikpsychologie das Standardwerk der deutschen Sprache in diesem Gebiet. Und sie hat sozusagen die Rolle der neutralen Beobachterin auf diesem Podium, die dann sozusagen das auch von außen betrachten kann. Unmittelbar zu meiner Linken sitzt Frau Christine Lemke-Mattwey. Frau Lemke-Mattwey ist Musikkritikerin im klassischen Sinne des Wortes, kann man sagen. Sie schreibt eben auch über klassische Musik und da auch über neue Musik, aber auch über das klassische Repertoire, über die Oper. Die schreibt für die Zeit und hat auch lange für die Zeit geschrieben, ist aber jetzt im Moment vor allem Redakteurin des Tagesspiegels. Dann gehe ich einfach der Reihe nach durch. Neben Frau Lemke-Mattwey sitzt Max Dax. Max Dax ist seit nunmehr 2 Jahren Chefredakteur der Zeitschrift Spex, die damals mit dem Umzug nach Berlin einen Relaunch erfahren hat und auch das Format und auch das Selbstverständnis, wie man über Musik schreibt, verändert hat, wofür er redaktionell verantwortlich ist und weswegen er heute hier sitzt. Daneben sitzt Jonathan Fischer. Jonathan Fischer schreibt vorwiegend für die Süddeutsche Zeitung. Er ist Experte für afroamerikanische Musik, auch afrikanische Musik. Man kann es vielleicht als Black Music zusammenfassen. Ist selbst auch nach Afrika gereist, aber auch in die USA und ist als freiberuflicher Journalist tätig. Neben ihm sitzt Olaf Karnik, ebenfalls freiberuflicher Journalist. Schreibt seit Anfang der 80er Jahre über Musik und hat sich in den letzten Jahren vor allem durch seine Texte über Reggae hervorgetan. Vor kurzem ist erschienen das Buch Reggae in Deutschland und ist jemand, der aber einen sehr breiten Horizont auch in seiner Arbeit hat, was das Repertoire angeht. Und neben Olaf Karnik wiederum sitzt dann Chris Bohn. Chris Bohn kommt aus London. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift The Wire. Die Editor, also Herausgeber ist es dann, oder nur Redakteur, ich bin gar nicht sicher, Redakteur der Zeitschrift The Wire und als eine Zeitschrift, die sozusagen das, was wir musikalisch auf diesem Festival abbilden, sehr verwandt ist, war es uns auch eine Herzensangelegenheit, dass seine Stimme auf diesem Podium vertreten ist. Gut. Die erste Frage würde ich vielleicht auch gleich an Chris Bohn richten wollen. Die Wire ist eine Zeitschrift, die eine sehr breite Palette abdeckt und dabei aber immer sozusagen die experimentelle Musik heraussucht oder wählt, immer die Ränder der Genres wählt. Gibt es ein bestimmtes Selbstverständnis, gibt es ein Credo, das Sie formulieren können, nachdem Sie die Themen suchen und nachdem das, was abgebildet wird, dann auch ausgewählt wird? Well, it's a lot more random than it probably appears when it finally gets into print. Fundamentally, the magazine began, I don't know if the people know the history of the magazine, but it began as it was dedicated to free music, improvised music, and contemporary composition. And over the years, it has developed and broadened depending on who's been working for the magazine. And over the past 10 years, you could say that it's been dedicated to underground music in all its forms. And basically, the way we choose things is primarily we have to respond to what's happening. That's any magazine's brief. But because we are independent of any, we own the magazine ourselves, we're not responsible or beholden to any market or anything like this. So we have an immense freedom in what we can do and what we choose to present. I just take these headphones off. One moment, please. I'll just collect my thoughts here. It's one of those questions if somebody asks what we, how we produce it, it really seems. I'm sorry. Could you come back to me in a second? Ja, okay. Aber es war ja schon auch eine Antwort, also in Bezug auf eine gewisse Zufälligkeit oder Zerstreutheit in der Findung der Themen. Frau Lemke-Matwey, wenn man in der Redaktion des Feuilletons einer deutschen Tageszeitung arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass es da sehr wenig Zufall über die Themen gibt, die auf der Seite landen, sondern dass man eigentlich nur noch fast so einen Kalender abarbeitet. Gibt es tatsächlich auch Themen, die Sie noch suchen müssen, oder ist eigentlich schon das Jahr 2009 aufgrund von Geburtstagen, Opernpremieren und Uraufführungen abgedeckt? Also wir sind eigentlich schon voll, ja, ja, sicherlich, da haben Sie schon recht. Das ist immer so eine Wunschvorstellung, die man hat, ja, dass man freie Themen, eigene Gedanken, Dinge, die unverhofft passieren, dennoch ins Blatt bringen kann. Das kann man auch. Also es hängt meiner Erfahrung nach sehr am eigenen Engagement. Es hängt auch davon ab, wie verlässlich man das sogenannte Pflichtprogramm absolviert, wie fantasievoll man damit umgeht. Auch da kann man sich ja allerlei Bündelungen und Fokussierungen einfallen lassen. Das heißt ja nicht, dass alles immer gleich groß sein muss. Aber natürlich sind uns da Grenzen gesetzt. Also natürlich träumt man davon, nicht das 7. oder 8. oder 9. Philharmonikerkonzert in der ähnlichen Besetzung auch spiegeln und abbilden zu müssen. Man muss es aber, also die Erfahrung lehrt, wenn man das einmal macht und es einen sogenannten Big Date weglässt, dann wird man furchtbar gestraft, und zwar gestraft von den Lesern, die einem dann die nächsten 3 Tage die Telefonleitungen blockieren. Also das wird wirklich auch eingefordert. Also die klassische Musik hat, zumal in Berlin, eine sehr starke Gemeinde, und diese Gemeinde hat sehr starke Wertvorstellungen. Und zu denen gehört natürlich, und vielleicht hat das Publikum auch ein Recht darauf, die Berichterstattung und die Verlässlichkeit der Berichterstattung. Insofern kommt man aus solchen Klammern nur bedingt heraus. Ja, jetzt kann man natürlich damit mehr oder weniger kreativ umgehen und entsprechend sich Freiräume schaffen. Das geht schon. Gut, aber das heißt ja auch, dass man sozusagen einen gewissen Teil dessen, was man von einem Musikkritiker erwartet, nämlich auch Neues zu entdecken und zu sichten und zu suchen, gar nicht leisten kann. Das kann man schon, das ist dem eigenen Engagement und der eigenen Arbeitsleistung, des Fleißes und der Entdeckerlust natürlich anheimgestellt. Also es gibt niemanden, der sich in einer Zeitung wie dem Tagesspiegel hinstellen würde und sagen, das und das gibt es nicht, das und das kommt bei uns nicht vor, das darf nicht sein. In dem Moment, in dem ich das einigermaßen glaubwürdig und authentisch vertrete, findet in dieser Zeitung alles statt. Nur sind natürlich die Platzverhältnisse begrenzt, und wie gesagt, das Pflichtprogramm setzt auch da Grenzen, was die eigene, ja, das eigene Arbeitsvermögen einfach betrifft, sicherlich. Max, die Spex hat in den letzten 2 Jahren sich auch stark an dem, was schon präsent ist im Musikleben, orientiert. Also es ist nicht mehr so die Zeitschrift, die für Überraschung gut ist, sondern es ist ein, ich würde mal sagen, abgesichertes Repertoire, das dort besprochen wird. Ist das ein Vorwurf, den die Spex sich gefallen lassen muss heute? Ist das eine bewusste Entscheidung, auch nicht mehr unbedingt das Obskure vorstellen zu wollen? Also ich würde sagen, dass wir sowohl Pflicht als auch Kür und zyklisch als auch antizyklisch arbeiten. Natürlich ist es so, dass wir davon beeinflusst, beeindruckt sind, was es alles gibt an Veröffentlichungen. Das versuchen wir abzubilden, eigentlich nach dem Kriterium der Interdisziplinarität, also dass wir sagen, welche Musik weist über sich selbst hinaus. Das ist oft genug Musik, die man vielleicht auch schon kennt, oder Künstler, die man schon kennt, wo man aber dann eben merkt, diese Künstler betätigen sich auch in anderen Feldern außer jetzt der Musik. Andererseits ist es aber so, dass wir großen Wert darauf legen, jenseits der Veröffentlichung der Industrie oder der Entdeckung im Internet Dinge abzubilden, die... das, was ich als antizyklisch bezeichne. Wir haben so ein paar Serien installiert in der Spex. Die eine ist die Kunstsprache, wo wir deutschsprachige Künstler dazu interviewen, wie sie es schaffen, aus der deutschen Sprache, die jedem sozusagen zugänglich ist oder als Muttersprache jedem gegeben ist, wie diese Künstler diese Sprache für sich entdecken und zu ihrer eigenen Sprache, zu ihrer eigenen Kunstsprache machen. Diese ganze Serie ist jenseits von Veröffentlichungsdruck. Das ist also, da interviewen wir teilweise Leute, die gar keine Platte veröffentlicht haben. Die andere Serie nennt sich Digitale Evolution, und die befasst sich mit dem Aspekt, dass wir in einer Zeit des Umbruchs leben, dass das Internet, Blogs, minütlich aktualisierte Informationen im Internet, aber auch Problematiken, die dieser Kongress hier abbildet, also dass Musik in Anführungsstrichen für gratis erhältlich ist, dass das Arbeitsbedingungen und kreative Prozesse verändert. Auch hier suchen wir uns unsere Gesprächspartner danach aus, dass wir das Gefühl haben, diese Leute haben eine Position und diese Position haben sie möglicherweise eben in der Vergangenheit schon bewiesen, also gezeigt, dass sie eine Identität haben, dass sie eine Haltung haben. Von daher ja, da sind selten dann möglicherweise jetzt die großen Überraschungen zu finden. Andererseits glaube ich aber, dass wir als Redaktion dazu stehen, dass wir auch Fragende sind und nicht jetzt unbedingt Wissende. Einer der Gründe, warum so viele Interviews auch in Specs zu finden sind. Wir erlauben uns, die Leute, die wir für sagen wir mal, Auskunfteien halten, diese Leute konkret anzusprechen und um ihren Input zu bitten. Und schlussendlich sehe ich das gar nicht so, dass wir uns so dermaßen kanonisiert bewegen. Also ich denke schon, dass wir viele neue Leute auch vorstellen, teilweise Leute, die gar keine Platte veröffentlicht haben, sondern auf die wir durch Querverbindungen im Internet gestoßen sind. Olaf, wie siehst du das? Du bist als Autor eigentlich immer gefordert, auch Themen zu suchen, zu sichten. Du bist auch dafür bekannt, dass du Sachen sehr lange bearbeitest, bis sie dann in Schriftform erscheinen. Hast du das Gefühl, dass du als freier Autor eigentlich alleine gelassen bist mit der Arbeit im Archiv? Insofern allein gelassen, weil man fast alle Redaktionen erst davon überzeugen muss, dass das, was man da draußen in der Welt entdeckt hat, dass das interessant, wichtig und gut ist. Das betrifft zu großen Teilen das Feuilleton, das betrifft auch die Musikzeitschriften, ganz klar. Und ja, das ist ein bisschen blöd. Also es könnte viel einfacher sein. Ne? Ich meine, aber es ist ein anderer Aspekt dabei, ist ja zum Beispiel einfach auch, wir haben gestern über die ökonomische Situation der Musiker geredet. Man müsste in dem Zusammenhang bei Musikkritik auch vielleicht über die ökonomische Situation der Musikzeitschriften und der Musikkritiker reden. Das heißt, die goldenen 90er Jahre sind lange vorbei. Und wo man als Musikkritiker vielleicht noch einigermaßen eine Existenz fristen konnte. Heute sind die Honorare bei den Tageszeitungen oder im Feuilleton auf dem Stand von vor 10 Jahren. Und bei einer Zeitschrift wie bei der Spex, die einem Verlag aus München gehört, werden die gleichen Honorare gezahlt, wie es zu Independent-Zeiten der Spex bis 1999 der Fall war. Das gibt einem natürlich nicht viel Spielraum. Was ich in dem Zusammenhang ökonomisch eben auch bemängeln würde, ist, dass weder Feuilleton noch Musikzeitschriften in irgendeiner Weise Energie darauf verschwenden, mal vor Ort Reportagen. Bestes Beispiel. Vor 2 Jahren gab es eine neue Musik aus England, die hieß Dubstep. Keine Musikzeitschrift hat gesagt, hey, da muss jetzt mal einer hinfahren, check mal die Szene, was geht da ab, ja, was ist da in South London und so weiter, ja. Wir wollen eine Reportage, ne, wie das da aussieht, ja. Das hat dann niemand gemacht und insofern gibt es zweite Handinformationen, man muss sich das irgendwie über Zeitungsartikel oder Blogrecherche zusammen fantasieren oder warten, bis die Leute hier sind nach 1,5 Jahren, mit ihnen dann hier ein Interview machen, das ist eigentlich ziemlich langweilig und das müsste eigentlich auch, ja, es müsste dringend stattfinden. Ja, es ist nicht nur langweilig, es macht ja auch die Musikkritik dann unglaubwürdig in dem Maße, in dem man eben nicht auch da vor Ort gewesen ist. Ist das eine Beobachtung, die du teilst, Jonathan? Grundsätzlich ja. Also ich glaube, man kriegt die Leute auch dazu, sich für was zu interessieren, wenn man vor Ort war. Und also ich muss es dem Olaf da ganz unbegrenzt zustimmen, weil mich interessiert oft Musik ganz aus dem Kontext gerissen überhaupt nicht. Aber ich finde es dann wahnsinnig interessant, wenn ich es im Kontext erlebe. Ja? Also Dubstep in London oder es gab hier eine Band, die wurde aus dem Kongo geholt und ich glaube, die sind auch hier im Haus der Kulturen aufgetreten. Vielleicht hätte die mich hier gar nicht interessiert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber als ich im Kongo war und die gesehen habe, wie sie da leben und wie die Musik mit dem Alltag zusammenhängt, das hat mich total gepackt und ich glaube, es interessiert auch dann die Leser mehr als die Konzertbeschreibung. hier im Haus der Kulturen, wie toll es auch sein mag. Mich hat viel Musik nur interessiert, weil ich irgendwie dort war und erlebt habe, wie diese Musik funktioniert. Und ich glaube auch, dass Musikkritik ein bisschen weitergehen muss, als diese Plattenbesprechungsliste abzuhaken, plus Konzertbesprechungsliste, plus Madonna hat mal wieder das gemacht und so weiter, dahin zu gehen. Aber es ist natürlich, wie der Olaf sagt, das ist ja ein Problem. Welche Redaktion zahlt einem denn irgendwie noch einen Zuschuss zum Flug? Sowas gibt es überhaupt nicht mehr. Es gab's schon mal früher, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und also muss man sich irgendwelche komplizierten Rechnungen mit drei Magazinen aufmachen, wo dann zwei davon schon schreien, das geht aber nicht, dass du es noch woanders verkaufst. Da muss man dann so ganz vorsichtig kalkulieren und wissen, wo die Tretminen sind, wem man es lieber zuerst und wem man es zuletzt anbietet. Okay, das hieß ja natürlich auch, dass wahre Kritik da entsteht, wo jemand sehr viel Zeit in etwas investiert, auch Geld hat, um es zu investieren. Das macht das letztlich zu einem ökonomischen Problem, dass Kritik, wie man sie sich wünscht, eigentlich deswegen nicht stattfinden kann, weil die Zeitungen zu billig sind. So ungefähr müsste man es ja runterrechnen. Das heißt, eigentlich müsste die Spex 50 Euro kosten, der Tagesspiegel jeden Tag 5 und dann könnte man all das bezahlen. Das ist nur etwas, was nicht vorgesehen ist. Die Frage ist, gibt es Alternativen dazu? Es gibt natürlich die Selbstausbeutung der Journalisten, der froh ist, dass er seinen Namen unter dem Artikel sieht und dadurch einen gewissen Distinktionsgewinn hat. Aber ist es denn tatsächlich möglich, oder gibt es Modelle, dass man eben doch das leistet, was eben gerade beschrieben wurde, nämlich Reisen, lange Recherchen und so weiter und so fort, und das tatsächlich auch zu finanzieren? Ist jetzt nochmal eine Frage an euch beide, oder Max, du kannst auch gerne was sagen. Ich war ja freischaffender Journalist, bevor ich gefragt wurde, die Chefredaktion von der Spex zu übernehmen, und kann Jonathan und Olaf auch nur beipflichten in ihrer Beobachtung. Ich hatte mit Martin Hosbach heute Nachmittag ein Interview mit Code 9 und DJ Rapture, wo wir darüber gesprochen haben, dass die besten Artikel oder die beste Kunst mitunter aus einer Zwanglosigkeit entstehen kann. Also wenn der Druck, Erfolg haben zu müssen, nicht unbedingt gegeben ist, das ist natürlich leicht gesagt. Und also ich weiß es aus meiner Karriere, aber ich denke, da spreche ich für viele, dass Multitasking, also so unschön das Wort ist, ein Begriff ist, der viele, viele Karrieren abbildet. Das heißt also, in meinem speziellen Falle war es so, dass ich Gott sei Dank Grafikdesigner war und mir dadurch eben erlauben konnte, Reisen selber zu finanzieren, wenn ich eben Dinge abbilden wollte. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, ist aber tatsächlich gesellschaftliche Realität, es sei denn, man arbeitet für Springer oder für den Spiegel, wo Spesen keine Rolle spielen. Oder vielleicht noch zwei, drei andere Verlage, wo das auch geht. Das heißt also, die Kunst ist im Grunde genommen eine Kunst des Überlebens, und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Autoren sich diesem Druck sozusagen in verschiedenen Disziplinen gut zu sein, nicht fügen wollen. Aber dann ist man natürlich in dieser Situation, dass man angewiesen darauf ist, welche Reisen einem finanziert werden oder eben Phänomene verspätet wahrzunehmen. Und damit umzugehen, ist sicherlich einer der Aspekte, dem wir bei der Spex tagtäglich ausgesetzt sind. Also das führt natürlich dazu, dass Texte entstehen, die A, sehr schnell geschrieben sind, B, schlecht recherchiert sind, die Zeitungen füllen, damit die Zeitung erscheinen kann. Die Frage ist natürlich, was geht dabei verloren? Es geht sehr viel dabei verloren, das ist schon klar. Es geht eben tatsächlich auch der Informationsgehalt und die Authentizität des Blickwinkels verloren. Die Qualität der Sprache und des Stils geht vielleicht auch verloren. Ich frage jetzt mal Sie, Frau Delamotte-Haber, als Leserin, fühlen Sie sich denn vom Feuilleton tatsächlich informiert? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Musikkritik das leistet, was Sie als Leserin sich wünschen? Eigentlich fühle ich mich nicht informiert. Aber ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen, der gerade in dieser Runde jetzt doch mehrfach angeklungen ist. Ich glaube, das war bei Ihrer Auflistung nicht dabei. Das sind die Zwänge. Sie haben gesagt, wenn man frei ist, dann ist es eben zwangloser. Das sind die Zwänge, die heute auch auf einen Musikkritiker einfach lasten. Zwänge, die auch auf den Zeitungen lasten. Das sind finanzielle Zwänge. Das muss sozusagen ankommen. Ja? Also der Tauschwert bezieht sich auch auf das Verhältnis zum Publikum, der Tauschwert, den Sie eingangs genannt haben. Und das ist wirklich meines Erachtens ein großes Problem, was aber auf das größere Problem hinweist, dass wir eine Öffentlichkeit, so wie die Kritik, die Musikkritik oder auch die Literaturkritik sie vorausgesetzt hat, eigentlich nicht mehr haben. Wir haben sozusagen nur noch Szenen, und zwar in den verschiedensten Bereichen. Man hat mal vielleicht vor 10 Jahren, ich weiß nicht wann, ich erinnere einen Aufsatz von Peter Wicke, der sich ja sehr mit Popularmusik beschäftigt, über die Kritiken im Bereich der Popularmusik. Und er hat gesagt, dass das mehr oder weniger Szenenkritiken seien. Das hat sich aber mittlerweile geändert, denn auch, bleiben wir beim Tagesspiegel, sie sind auch Szenenkritik. Sie schreiben für ein gewisses Publikum, zu dem ich natürlich schon eine Beziehung habe, aber wo ich zum Beispiel nicht im Mittelpunkt stehe, weil dieses Publikum sich für die neueren Ereignisse überhaupt nicht interessiert. Wenn man mal guckt, in Berlin gibt es eine sehr interessante Improvisationsszene. Ich war neulich mal in der Kuhle. Ich glaube, kein Kritiker vom Tagesspiegel würde sich dorthin verirren, obwohl dort sehr, sehr interessante Sachen gemacht werden. Es würde sich dort aber auch kein Kritiker von Spex hin verirren. Das muss man auch sagen. Obwohl ich gar nicht weiß, wie man diese Dinge, die da so gären, überhaupt einordnen soll. Das Interessante und jetzt mich ein bisschen Widerlegende ist auch dieses, ja, ich würde sagen, diese Improvisationsszene jetzt speziell in Berlin, die hat auch ihr Publikum, die hat nur kein Sprachrohr, aber man muss sagen, da bildet sich langsam irgendeine Szene und vielleicht haben wir plötzlich in 10 Jahren auch eine Kritik. Das Weitere, was ich dann doch auch finde, das ist, dass man nicht vergessen darf, dass die Kritik sehr stark auch ökonomische Funktionen erfüllt für den Markt. Ich weiß jetzt nur ein Beispiel aus dem Bereich Philharmonie. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange das her ist. Es gab eine Aufführung von Prokofjews Leutnant Kische, die war leer. Irgendein Kritiker vom Tagesspiegel hat sich aufgerafft, hat eine bombastische Kritik geschrieben und ich hatte glücklicherweise für die zweite Aufführung eine Karte. Schlangen standen da davor. Wenn Sie sich jetzt, das hat Parallelen in anderen Bereichen, wenn Sie sich jetzt die Reklame für die Klee-Ausstellung angucken, die, was weiß ich, bis nachts geöffnet hat, ich bin am letzten Donnerstag, ich glaube, um 10 Uhr am Abend dort vorbeigegangen und da stand noch eine Schlange. Aber wenn man sich anhört, was jeden Tag über das Radio und was weiß ich, einem über diese Ausstellung ins Haus flattert, ist es doch klar, dann reißen die Leute an. Und die Ausstellung vom MoMA hat das ja, indem sie 1 Million in die Werbung investiert hat, hat sie das ja genutzt. Aber die Kritik erfüllt partiell auch diese Funktion. Und von daher muss man auch sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber es regt sicherlich die Diskussion an. Kritik hat heutzutage weniger eine kritische Funktion als auch weitgehend eine affirmative. Aber das ist jetzt wirklich übertrieben formuliert. Es ist ganz sicher, also ich würde mich auch, würde schon interessieren, wie lange das her ist, dass ein Kritiker des Tagesspiegels durch einen einzigen Text in der Lage war, die Philharmonie zu füllen. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, jetzt ist das gar nicht gegen den Tagesspiegel gerichtet, das könnte jede andere Tageszeitung auch sein, dass doch eigentlich die Kritik diese Autorität verloren hat. Also es liegt auch zum Beispiel daran, dass eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit dem Repertoire da ist, dass wir nicht mehr angucken, welche CDs besprochen werden in den Feuilletons, in den Musikzeitschriften, in den Popzeitschriften mag es ein bisschen anders sein, aber auch in den Magazinen über klassische Musik, die es gibt. Es gibt da eigentlich nicht mehr einen fest umgerissenen Kanon. Es sind niemals die drei gleichen CDs, die vorgestellt werden. Es sind immer aus den tausenden Veröffentlichungen, die es gibt. welche rausgegriffen, die man vielleicht gerade ins CD-Spieler gelegt hat und die fand man ganz gut und dann schreibt man 10 Zeilen darüber. Ich habe das Gefühl, dass so die Autorität des Kritikers in Bezug auf Kanonbildung eigentlich verloren gegangen ist. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, denn Autorität ist ja nun nichts per se Gutes, aber ich habe das Gefühl, dass diese Rolle eigentlich einem nicht mehr zusteht, wenn man über Musik schreibt. Man kann informieren und man kann auch einen schönen blumigen Text formulieren, aber man hat nicht mehr die Macht, die man vielleicht mal früher hatte, tatsächlich auch etwas zu einem Ereignis zu machen. Jetzt habe ich mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weiß ich nicht. Und Sie möchten vielleicht auch dazu Stellung nehmen? Also ich glaube, ich würde Frau de la Motte aber schon da auch recht geben, dass man, oder Ihnen auch recht geben, in der Beziehung, dass man sagt, man ist nicht mehr dazu da oder sitzt nicht mehr an den Schaltstellen, an denen sich so etwas wie eine ästhetische Meinung bildet, ja, oder ein ästhetischer Kanon oder ein Selbstverständnis über ästhetische Begriffe, glaube ich, das lässt sich nicht herstellen, aber es lässt sich natürlich herstellen, genau der beschriebene Effekt, dass die Leute, es interessiert ja die Leute gar nicht so sehr, ist das jetzt eine gute Aufführung und warum ist sie gut, ist sie musikalisch gelungen, dieser Prokofjew, sondern da sagt einer, Mensch, Leute, geht da hin und also gehen sie hin. Also diesen Hinweischarakter, das erlebt man auch immer wieder bei Opernpremieren, dass die Leute natürlich erst warten, wie ist es, wird es gut besprochen und wenn es unpopuläre Stücke sind, in Anführungsstrichen, dann gehen sie hin, wenn man etwas Gutes darüber schreibt. Also der Effekt, der ist relativ sicher. Ja. Das hat aber mit dem Inhalt und mit meiner persönlichen oder professionellen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand zunächst überhaupt gar nichts zu tun. Das mag mir jetzt leid tun und ich kann sagen, gut, dann lasse ich das in Zukunft bleiben und klebe nur noch Plakate in die Zeitung, auf denen steht, geht da hin oder bleib bloß da weg. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch, den ich an diesen Beruf habe. Ja. Nur man muss das natürlich auch als Machtfaktor dringend mitbedenken, weil wenn ich jetzt weiter denke, was Sie gesagt haben, dann hieße das ja, also auch dieses sich ausdifferenzieren in verschiedene Szenen, die gar keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr darstellen. Also das war natürlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz anders, wo man auch noch ein ganz anderes gesellschaftliches Verständnis hatte über das, was klassische Musik eigentlich bedeutet. Ja. Also der Diskurs über ein Kunstverständnis hat ja da zumindest, ja, sage ich jetzt mal, vielleicht bis in die 70er Jahre hinein noch funktioniert. Das funktioniert ja heute alles gar nicht mehr. Das hieße aber umgekehrt doch, dass ich hergehen kann und sage, indem ich etwas so bewerbe, indem ich mich dazu öffentlich verhalte als Kritikerin, habe ich ja eine unglaubliche Macht. Ja, ich kann ja plötzlich wirklich Szenen auch nach oben schreiben. Ich kann andere Szenen nach unten schreiben. Ich sitze ja da plötzlich wieder an dem Hebelchen, was ich eigentlich dachte, dass ich längst nicht mehr in der Hand habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt funktioniert. Und man muss da natürlich auch einen Plan haben oder eine richtige Strategie, die man ja als Kritiker, oder mir jedenfalls ist das fremd, zu sagen, das schreibe ich jetzt hoch und das schreibe ich runter. Da hieße ja, dass man ganze Jahre lang irgendwie an so einem Konzept feilen würde. Ja, aber das, da gibt es schon so Mechanismen, die an einem ziehen und zerren. Darf ich eine? Bitte. Ich glaube, Herr Kranek hatte sich etwas früher gemeldet als Sie. Ich wollte sagen, es gibt noch eine Funktion, die für mich oder so in dem Kontext der Popmusik im weitesten Sinne zur Kritik gehört, und zwar eine Sache überhaupt erst bekannt zu machen. Oder gegen Vorurteile, also sie anders zu etablieren, als sie vielleicht längst etabliert ist. Das gilt, also ich glaube, für uns beide gilt das insofern, dass wir halt seit Jahrzehnten viel über schwarze Musik geschrieben haben oder über afrikanische Musik und so weiter. Das sind ja Sachen, die nur unter einem völlig anderen, untergeordneten Wissensstand früher in der Musikkritik überhaupt verhandelt wurden. Und dass dieses Schreiben dann über Musik natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass man Sachen vorstellt, ja, weil man vielleicht in eine Szene eingetaucht ist oder sie kennengelernt hat. Und dass das eine ganz andere Form des Umgangs ist, als, was weiß ich, die bürgerliche, im bürgerlichen Feuilleton platzierte, früher Prokofjew-Kritik und heute von mir aus auch Madonna-Kritik oder so. Das ist immer noch eine andere Baustelle, die auch eine andere Geschichte hat. Also die auch eine Geschichte mit Gegenkulturen und Subkulturen zu tun hat, die sich eben auch von Anfang an ihre eigenen Organe geschaffen haben und da einen Kanon geschaffen haben, der dann über die Jahrzehnte eben heute auch in der gesamten Bürgerlichkeit, in der bürgerlichen Öffentlichkeit oder in den Subszenen, also das, was an der bürgerlichen Öffentlichkeit noch übrig geblieben ist, irgendwie so als vages Wissen angekommen ist und ansonsten als wirkliches Wissen in den Szenen und ihren Blogs verhandelt wird. Chrissy Wyer ist auch nicht für die Verrisse bekannt und auch nicht für die scharfzüngige Kritik, sondern eigentlich eher für die Arbeit nach dem Prinzip suchen und darstellen, abbilden, was es gibt. Würdest du auch sagen, dass die Wyer eigentlich eine Funktion erfüllt, bei der man erstmal nur abbildet, was es gibt und eigentlich die Phänomenologie der Musik oder eben auch tatsächlich einen kritischen Diskurs eher vermeidet? Well, for a long time, what the Wyer was covering was not covered anywhere else. So its function was felt to be by a lot of the writers to spread the word, you know, spread the word enthusiasm, spread their own enthusiasm, explain, not explain, but to, and also it's dealing with what was conceived, most people perceive as being difficult music. Underground music, avant-garde music, etc., etc. So a lot of the original functions of the Wyer for a long time has been to get across the excitement of that music, get across what it is about it that should interest people. Well, it certainly interests the writer to begin with, and then to get that across to people because it's like a shared knowledge, shared enthusiasm. But over the years, I think if close readers to the Wyer will notice that there has been a greater critical edge creeping into the magazine because things have changed. Now that information is everywhere. There is a lot of it's great. Now the Wyer is one kind of like node in a whole network of information about underground music, avant-garde music, that and so it's no longer a solitary voice, and it's in a position now where it has to redefine its own approach to music and also to venture, well, not venture, it's actually doing it, I think. Certain writers are engaging with the areas they're familiar with in a much more critical way, not a rabid way, because they love the stuff, you know, they're part of it. And the other thing one has to remember about The Wyer is a lot of our writers are also musicians, so they're explaining things from the inside a lot of the time. But that doesn't mean to say that they lack a critical edge in terms of what they're writing about. But most of the time, of course, there is a fear that some writers will not write about their friends for obvious reasons. They don't want to say bad things about their friends. But other writers now are coming through who will be more engaged. They're critically engaged with what needs to be engaged with, and they'll upset people. I mean, The Wyer doesn't set out to upset people because fundamentally we love the music, you know, and it's this music has been put upon for a long, long time by the mainstream. You know, it's laughed at, it's mocked, you know, and the last thing we want to do is kind of add to that mockery. But because of the ever presence of everything now everywhere on the internet and even in England, there is a situation where certain musics are now played that would never have been played on the South Bank. That's a big cultural centre in London. Now makes it to that centre, so it has entered the mainstream to some extent, and so that has altered our position to it. It doesn't make us oppositional to that music, but it means that we can afford to critique it maybe more strongly than we might have done before. And also, we've been around for 20 years now, so we don't want to repeat ourselves, obviously. So we get different voices come into the magazine, and like that's happened before in the music press in Britain, when the music press was much more engaged and not so much part of the... it's always been... this relationship to the music industry has always been suspect, possibly. But there was a time when the music press was much more critical, and sorry, I lost my thread. I lost my thread again. But the thing about the Wyer now, I think it is very important for us to. There's so many records coming out. There's so much. Yeah, what was once described as a sandstorm method, I guess. Just throw so much at the wall and see. Well, not at the wall. Just throw so much of it out there and see what gets through. And a lot of it has got through now. And so now it is a matter of defining what's I hate the term worthy. What's worthy of kind of like holding its ground. What can hold its ground? And then, but the more you subject something to a critical gaze, if it stands up, great. Then that's strengthened, and I think that's what The Wire is trying to move towards, to kind of like to see how strong the music is. And I think most of it will stand, you know. And the part of the part we have to play is kind of like engaging with it more heavily, I think, and more critically. It's never going to be unfriendly. It's never going to be not engaged with what it is, because we're all part of the. We see. It's not us against the music in the way some people think criticism should be. I think that you could say it's a broad front against mediocrity. That's the way we would have described it at one point. Yeah. Okay. Ich meine, gegen die Musik schreiben du, glaube ich, niemand. Die Frage ist, wie höflich man bleibt. Und vielleicht hat die Y einen besonders höflichen Umgang mit der Musik gefunden, was aber ja kein Problem sein muss. Jonathan, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen auch über die Autoritäten Autorität, die ein Musikkritiker ausüben kann, den kritischen Standpunkt, einen objektiveren Standpunkt. Du hast mir erzählt, dass dein erster Impuls, eine Musikkritik zu schreiben, eigentlich eine gewisse Wut war über eine Kritik, die du gelesen hast, und dann das Gefühl hattest, du solltest eigentlich selber darüber schreiben. Hast du aus dieser Perspektive heraus einen eigenen Autorenstandpunkt entwickelt? Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich direkt damit zu tun hat, aber ich denke schon, dass die Wut ganz gut ist. Also mir hat das gestern ganz gut gefallen, was Achim Bergmann gebracht hat. Weil ich glaube, ohne, wenn das alles im Kopf bleibt, das Ganze, dann wird es hier eine ganz anämische Szene, diese Popkritik. Dann wird es nämlich so kommen, dass sich alle auf was beziehen, was sie gehört haben, und was Dietrich Dietrichsen gesagt hat, und da gibt es einen Longtail an Responses und wieder Gegenresponses, und irgendwann ist das eine ganz überschaubare Szene, die sich da auskennt und wieder auf sich selbst antwortet. Und ich wette, hier ist das auch so, ich wette, fast alle, die hier drin sitzen, schreiben entweder über Musik oder haben was damit zu tun, weil ich glaube, die Musikkritik verliert eine Menge, indem sie ihre eigenen Diskurse führt, die für mich auch manchmal wahnsinnig nervig kopflastig sind. Ja? Also ich finde, da fehlt manchmal eine Rückkopplung daran, dass man sagt, okay, diese Diskurse gibt es, und ich will da gar nicht sagen, dass sie nicht wichtig sind, aber man ist dann wahnsinnig selbstgenügsam, das zu schreiben für seine Kollegen, die das lesen, aus den anderen Zeitungen oder so ähnlich, oder die auch in dem Metier irgendwas machen. Da habe ich mich schon oft drüber geärgert. Und ich meine, man darf auch mal dumm sein. Also dumm in dem Sinn, dass man eben nicht so klug ist wie Dietrich Dietrichsen. Das bin ich vielleicht in dem Sinne nicht. Aber dass man es auch gar nicht will. Dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt da mal ran und lass mal sowas aus dem Bauch raus. Und selbst wenn der Achim Bergmann von Trikont zum Schluss gar nicht recht hatte, der hat irgendwie seinem Bauchgefühl einfach mal nachgegeben, Intuition. Und fand ich in jeder Hinsicht auch für eine Kritik okay, sowas zu machen. Ja? Ich meine nicht als Masche, sondern man hat dieses Bauchgefühl und man gibt dem nach und sagt, diese Musik bewegt mich aus den und den Gründen, und ich werde mich jetzt nicht absichern, indem ich das nochmal theoretisch mit dem Habermas abgleiche, sondern ich versuche das mitzuteilen. Ja? Und ich glaube, da gibt es schon Schwierigkeiten, weil es natürlich gibt es wieder einen Redakteur und der hat wieder einen Chefredakteur, und selbst wenn der Redakteur sich dafür begeistert, sagt der Chefredakteur, ja gut und so, wo ist denn bitte die Relevanz des Ganzen? Genau in diesen Zwängen steckt man doch drin als Freier. Und ich lese es gerne, wenn sich jemand begeistert, und von mir aus so für Musik, die ich scheiße finde, aber ich lese es dann wirklich sehr, sehr gerne. Also ich möchte mal ganz kurz zwei Sachen sagen, und zwar einmal jetzt dieser allgemeine, ich habe den Eindruck, dass es wird immer darüber geredet, dass es sehr pessimistisch ist, der Markt ist super, super hart. Also ich erlebe das ja auch sozusagen von fast Verlegerseite aus. Nur ein Beispiel, ich kann das ja nur aus der Binnenwahrnehmung von der Specs sagen. die Zeitung hat, obwohl sie fast ihre verkaufte Auflage verdoppelt hat in den 2 Jahren, die sie jetzt hier in Berlin erscheint, glaube ich, gefühlte 70% oder 80% der Anzeigen eingebüßt, die sozusagen aus dem klassischen Kerngeschäft der Musikindustrie kommen. Wir haben das haben wir dagegen gearbeitet, indem wir die Zeitung geöffnet haben gegenüber Kunst, Literatur, Film und so weiter. Wir tun das mit Leidenschaft, aber wir zügeln unsere Leidenschaft oder wir bremsen die Leidenschaft ab, indem wir etwas anderes, was nämlich vorhin hier in dieser Diskussion eben auch so mal angesprochen wurde, dass die Kritik so affirmativ geworden sei. Wir haben eine, wie wir finden, Unsitte, die es in den letzten Jahren oder die sich verselbstständigt hat, sagen wir mal in den letzten Jahren, die basiert ja auf etwas eigentlich ganz schön, nämlich der sehr subjektiven Meinung der vielen Meinungen, die da möglich sind, basiert. Wir haben versucht, wieder Begriffsklärung betreiben bei Despex. Wir haben wieder versucht, oder wir betrachten uns als ein Ort der Erkenntnis. Wir sagen manchmal, wir sind so eine Art Erkenntnisschnittstelle, oder wir versuchen das zumindest zu sein, indem wir eben die Autorenposition ganz radikal in Frage gestellt haben. Wir hatten den Fluch und den Segen zugleich, dass als wir hier in Berlin angefangen haben zu arbeiten, eine Art Autorenboykott erleben mussten. Das war schwer, darauf zu reagieren. Wir mussten praktisch aus dem Nichts ein Redaktionsteam zusammenstellen. Wir mussten viel selber schreiben. Es hat uns aber auch ermöglicht, einen radikalen Bruch mit den letzten Jahren der Specs beziehungsweise einem Zustand der Musikkritik, der auch in anderen Zeitungen sichtbar wurde, die auch über Popmusik schreiben. Wir waren gezwungen, neu anzufangen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass, was du ja eben auch gerade gesagt hast, dass es sehr wohl möglich ist, in einer einfachen, aber nicht unterkomplexen Sprache über Musik zu schreiben, indem man einfach Wissen zusammenträgt, was sicherlich auch heute einfacher geworden ist durch die Möglichkeiten des Internets, die Recherchemöglichkeiten des Internets, aber sich sozusagen in gewisser Hinsicht demütig gegenüber dem Leser zu zeigen und zu sagen, wir recherchieren das jetzt, wir versuchen so viele wie möglich Originalstimmen an Land zu ziehen, selbst wenn wir vielleicht nicht jeden Flug an die Brennpunkte finanzieren können, so können wir doch zumindest mit den Protagonisten sprechen, teilweise indem wir hinfliegen, weil wir es entweder selber finanzieren oder weil uns eine Plattenfirma oder wer auch immer oder der Verlag eine Reise finanziert, teilweise weil wir lange Stunden an Telefonen Hörern verbringen und die Leute anrufen. Aber das ist eben eine andere Art von Journalismus als eben das, was ich in den letzten Jahren so ein bisschen verselbstständigt hatte, zu sagen, als ich gestern in der Bar war und jene Musik hörte und mit meinem Kumpel Klaus sprach. Und das ist ja praktisch das, was sozusagen ein bisschen die Blogs übernommen haben jetzt. Also diese subjektive Position, die ja auch lesenswert ist gelegentlich, aber möglicherweise heute, wo alles unüberschaubar geworden ist, nicht mehr so in Magazinen stattfinden muss. Du hast den Pessimismus angesprochen, mit dem man hier über Musikkritik redet. Es ist natürlich klar, dass wenn eine Paneldiskussion keine Kritik nirgends heißt, dass jetzt keine Jubelfeier wird. Man muss es vielleicht auch nicht unglaublich schlecht reden. Gleichzeitig, was mir gestern zum Beispiel bei der Panel-Diskussion gefehlt hat, ist, dass niemand mal gefragt hat, warum braucht man eigentlich die Musikindustrie? Diese Frage wurde nicht gestellt. Es wurde die Frage gestellt, wie verteilt man das Geld, was demnächst wieder kommt? Und ich frage mich schon ein bisschen auch, braucht man eigentlich noch eine Musikkritik? Leisten die Blogs nicht bis zum gewissen Grade die Funktion? Sind das nicht Leute, die sich viel besser mit Musik auskennen, die mit viel mehr Leidenschaft darüber schreiben? Muss ich wirklich in den Zeitungen, in den Fachmagazinen gucken, was wird jetzt rezensiert? Und das sind Texte, die sind schnell geschrieben, Leute sind nicht da gewesen, die wissen nicht genau, worüber sie schreiben. Sie haben alle Deutsch für Profis gelesen und schreiben nach diesem Muster, bauen keinen Satz, der länger als 20 Wörter lang ist und wo das Verb in zweiter Stelle steht. Und ich muss sagen, ist das ein Metier, was mich interessiert? Ist das erfüllt das, ich mache das ja selber, also ich möchte nur sagen... Du schreibst ja auch für uns. Genau, noch dazu. Und die Frage ist doch einfach, also ich würde es wirklich so pauschal formulieren, braucht man tatsächlich noch eine Musikkritik? Gibt es nicht einfach ganz andere Menschen, die es genauso gut oder besser erfüllen können? Aber das sollte man das Publikum fragen, nicht uns. Ich finde, das kann man schon uns fragen. Oder das fragt man sich selber ja bisweilen in mancher etwas düstereren Stunde vielleicht auch. Aber ich würde natürlich sagen, natürlich braucht man Musikkritik. Erstens braucht man Musikkritik, weil ich gerne Musikkritiken schreibe, ganz subjektiv. Und zum anderen glaube ich schon, dass dieser Qualitätsverfall, den Sie gerade skizziert haben, dass der so eklatant nicht ist. Oder zumindest bei einer Tageszeitung, bei einer durchschnittlichen deutschsprachigen Tageszeitung erstmal nicht stattfindet und auch nicht stattfinden darf, natürlich auch nicht stattfinden sollte, weil es gibt ja immer noch Kontrollorgane. Das ist eben nicht so, dass der Autor da mit seinem Bauchgefühl zu Hause am Laptop sitzt und dann fließt das mehr oder weniger ungehemmt in die Öffentlichkeit hinein. Da gibt es ja schon noch Institutionen, redaktionelle Institutionen, die da das Gröbste verhindern helfen, zum einen. Zum anderen, als Autorin und als Schreiberin hat man natürlich einen Anspruch, dem Ganzen erstens das Ganze mit dem eigenen Hintergrund auszustatten, mit meiner Berufserfahrung inzwischen, mit meinem Wissen, mit dem Anspruch, den ich an solche Texte selber habe. Und zum anderen finde ich, dass Kritik hat immer ganz viel mit Form zu tun. Ich muss das, was ich denke, das, was ich schreibe, das, was ich meine, das, was ich beurteile, muss ich ja auch darstellen. Also das ist ja mindestens die Hälfte der Miete. Ich kann diese Meinung haben oder jene. Ich kann den Sänger toll finden oder den anderen. Das ist zunächst mal völlig egal. Das Lesen eines gut geschriebenen musikkritischen Textes kann wirklich, und da ist man dann wieder bei E.T.H. Schumann oder E.T.H. Hoffmann oder Robert Schumann zurückgelangt, das kann wirklich ein gleichrangiges Vergnügen sein, einem Musikstück zuzuhören. Ja? Und dahin sollte man kommen. Und das ist ja auch überhaupt nur die Lust am Schreiben. Ja? Ich muss eine Form finden, ich muss es darstellen, ich muss es vermitteln. Es spricht ja nicht aus sich selbst heraus. Bitte, Frau Dellothaber. Es war doch gerade gesagt worden, man darf auch mal was ganz Dummes sagen, ne? Mir ging, hatten Sie das nicht gesagt? Doch. Ich nehme jetzt mal das Recht in Anspruch. Mir ging bei dem, was Sie gesagt haben, dann haben Sie so wahnsinnig prominente Namen, also literarische Begabungen im echten Sinne genannt, ging mir durch den Kopf, was zum Teil aber dann noch auch die Frage wieder aufgreift, braucht man Musikkritik, ob wir nicht statt dieser sehr spezialisierten Kritiken, die es heute gibt, eventuell wieder eine Form von Musikfeuilleton brauchen. Mir kam dieser Gedanke deshalb in den Sinn, wir leben in einer sehr diversifizierten Kultur. Das ist fraglos. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sozusagen das, wo er sich wohlfühlt, genommen werden soll. Ich will mich auch nicht so einrichten wie meine Freundin und ich will eventuell auch einen anderen Klamottenstil tragen und so weiter und so fort. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass diese Diversifizierung, die ja dann in die Musikzeitschriften ebenfalls übernommen worden ist, dass die in ganz hohem Maße verhindert, dass wirklich eine Rundum-Information noch stattfindet. Man weiß eigentlich gar nichts von einer anderen Szene, sage ich jetzt doch nochmal, ich glaube, oder einem anderen Milieu, kann man auch sagen. Und das ist eben genau der Unterschied zu dem Mobiliar und den Klamotten, was ich dauernd da ausgelegt sehe in irgendwelchen Schaufenstern oder in Reklameblättern. Nicht, dass ich jetzt das Musikfeuilleton nur so als Schaufenster bezeichnen möchte, aber dass es ein bisschen eine solche Schaufensterfunktion hat. Ich möchte dazu etwas ganz Überraschendes anmerken. Es gibt 4 Bände Musik des 20. Jahrhunderts. Es hat neue Musik. Es hat sich seit langem nichts so gut verkauft wie diese 4 Bände. Das heißt also, das hat ein Normalpublikum erreicht, die einfach ein gewisses Informationsbedürfnis haben. Und ich glaube auch, dass man die Publizistik im weitesten Sinne dazu auch braucht, weil auch politisch gesehen, müssen wir irgendwie als Öffentlichkeit doch auch noch immer ein Ganzes sein und nicht nur jetzt zu sagen, ich bin für die Grünen, ich bin für die Linken, ich bin für die CDU, ich bin SPD, ich gucke überhaupt nicht mehr, was die anderen überhaupt denken und sagen. Und dieses Letztere, das kommt mir ein bisschen so vor im Moment bei der Musikkritik und das betrifft dann wieder meinen ersten Punkt, dass eben auch auf den Kritikern dieser Druck lastet, ihr Publikum zu erreichen. Und ich wollte mal anregen, dass man sagt, okay, ich liefere euch heute mal eine Information. Wer weiß, ob sie euch nicht doch interessiert, weil ich denke, das Publikum könnte etwas interessierter sein. Lesendes Publikum ist eigentlich nie ganz blöd, muss man sagen. Und von daher erhoffe ich mir dann auch zumindest eine größere informative Wirkung von dem, was ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist, Musikfeuilleton genannt habe. Keine Tageskritik, keine Schallplattenkritik im Einzelnen und so. Darf ich dazu gleich was sagen? Also vielleicht sind mir da Klassik dann auch andere Gesetze als beim Pop. Aber ich glaube, diese reine Infofunktion, da gibt es beim Pop 1000 kostenlose Blätter, die einem die Infos geben, die liegen in jeder Wirtschaft aus. Also eigentlich für sowas braucht es überhaupt nichts im Feuilleton. Ja? Also da muss eher vielleicht im Sinne von Pop diese Lust und diese irrationalen Anteile, warum man das gut findet, das muss da irgendwie zum Vorschein kommen, weil diese ganze Info, die kriegt man wirklich nachgeschmissen, also zumindest was Pop betrifft. Und ich schätze Klassik auch. Da gibt's, ich meine Information über die anderen Szenen. Und da denke ich, dass gerade Sawaya ein bisschen in diese Richtung schon zumindest gezielt hat, dass mehr oder weniger ein sehr breites Spektrum und nicht nur ein sehr klar definiertes einseitiges Spektrum aber dann abgebildet frage ich wurde. Mich, ich habe schon manchmal die Wired gekauft, aber nur, weil ich Journalist bin, weil ich die gesucht habe am Bahnhofskiosk. Wer geht denn gezielt auf die Suche nach einer Zeitschrift, der gar nicht weiß, um was es geht? Also ich glaube, das ging auch gestern darum, dass es einfach keine Öffentlichkeit mehr gibt für manche Sachen, wo man überhaupt ohne zu suchen in Kontakt damit kommt, ja? Ich sehe das zum Beispiel, ich habe einen 14-jährigen Sohn und durch den habe ich jetzt mit Leuten zu tun, die sind zwischen 14 und 16 und die lesen keine Musikzeitungen. Also ich glaube, sie werden es auch nicht tun. Die kommen in Kontakt mit Musik, weil es jemand anders ihnen vom iPod per Bluetooth überspielt. Und sie kommen in Kontakt mit Musik, weil es beim Film im Hintergrund läuft und weil es bei einem Computerspiel im Hintergrund läuft. Also auf diese unglaublich verschlungene Weise ist mein Sohn dazu gekommen, dass er Country gut findet. Weil bei GTA gibt es verschiedene Radiosender und hat festgestellt, wenn man 5 Stunden GTA spielt, ist Hip-Hop wahnsinnig nervig. Und er hört jetzt immer Country mit seinen Freunden und die fragen mich, also die wollen jetzt Country-Platten haben, weil das ist cool. Aber diese Öffentlichkeit gibt's fast nicht mehr außerhalb, sagen wir mal, Computerspielen oder Filmen, wo man mit solcher Musik in Berührung kommt, die man vorher nicht gekannt hat. Es hätte jetzt überhaupt nichts genutzt, wenn ich dem 5 Country-Platten hingelegt habe. Ja. Das hätte ihn überhaupt nicht interessiert. Der hat das, der musste das auf einem eigenen Weg feststellen. Und ich glaube, ich weiß ja nicht mal die Antwort auf die Frage. Ich sage bloß, ich suche das, weil ich vom Beruf wegen mich das interessiert. Aber wenn jemand das nicht tut, wüsste ich nicht, wie er mit solcher Musik in Verbindung kommt, die, sagen wir mal, Chris in Wired bespricht. Ja, da muss man schon der Szene zugehören, ja? Ich stelle es mal einfach so in den Raum. The information is... Entschuldigung, Wire natürlich. Wired ist eine andere Zeitschrift. Wie dumm von mir. Yeah, well, the information is out there. It's all out there. I think the couple of things I'd like to say. The first thing, that not everything is for everybody. And the big problem with most music, mainstream music coverage per se, full stop, is that everybody's chasing after the same ass. You know, they're all looking for the same name. And they all want to share their share of the that thing. So every week, one week it's Madonna's on the whoever is the most popular person of that month is on the cover of that issue. Next month it's the thing about specialist magazines like The Wire and other magazines, some net magazines like Perfect Sound Forever, Specs to a greater or lesser extent, is that we're not chasing after that us. We're looking for something else. We're looking for the music and that's of interest to us. And also the music is done, you mentioned a few ways that music is spread beyond records, etc., through computer games, films, and etc. But music now, it's shifted. People don't even, the kinds of music that's performed as sound art, so the music is spread through that way. It's spread through, I don't know, performance artists who, in a way that's not supposed to be recorded. So it's there for a one-off thing. It's only that it's going to exist in the moment and then it's gone. That's the way people describe improvised music for a long time, that it's just there and it's gone and it should not be recorded. It's there for the moment. And I suppose a magazine like The Wire, what we try to do is kind of like document that moment, get across the excitement of that moment and make sure that people know how to get there if they want it. You know, but if not everybody's going to want it, and it doesn't matter that they should. And the other thing I'd like to comment on is it's a notion of stupidity, which I really admire, you know. I'm all for stupidity in terms of like Gonzo, as a prophylactic against hyper-intelligence or too much discourse about music. So then everybody stops talking about the music, but they talk to each other. There's too much secondary chatter, which is maybe what you're talking about. And if stupidity is a prophylactic against that, protects people against that and brings people back to the music, then I'm all for stupidity. And then if you want to take the prime example of stupidity in music, writing, the supreme writer is somebody David Keenan mentioned in his lecture earlier, and it's Lester Bangs. And he is such a tremendous music fan, but the way he wrote about the music was in key with the music and got across the music and also wrote about it in a way that was kind of part of the whole culture that he's writing about. I think that's important. The Wire is a little bit different because it's discussing difficult music. It doesn't want to make it more difficult. It wants to get across. It wants to open up the excitement of that music and not talk down to it, but kind of like explode it outward so that people kind of get touched by it somehow. And yeah, that's the things I'm in response to what you're saying. Genau, und da gibt es ja auch noch so eine grundsätzliche Fragestellung. Will man für ein Publikum schreiben, von dem man denkt, dass es vielleicht die Zeitung kaufen könnte, also der große Unbekannte oder die große Unbekannte sozusagen, und sei es ein jüngeres Publikum, von dem es ja heißt, dass es angeblich Print nicht mehr zu schätzen wüsste, das maße ich mir nicht an, das zu beurteilen, ich sage nur, dass das so gerne mal behauptet wird. Was wir festgestellt haben bei Specs war interessanterweise, und ich weiß nicht, ob das jetzt die Musikkritik negiert, der Artikel, auf den wir die größte Resonanz überhaupt bekommen haben, seitdem wir die Specs in Berlin machen, war ein 14-seitiges Interview mit Claude Lanzmann und seinem Film Shoah. Da haben wir, das war anlässlich der DVD-Veröffentlichung, also praktisch auch da wieder antizyklisch, zwar gut, das Ding ist auf DVD veröffentlicht worden, aber der Film ist von 1986, da haben wir um die 200 Leserbriefe, SMSs, E-Mails, Anrufe. Das war also unfassbar, was wir da bekommen haben. Wir freuen uns, wenn wir mal 6 oder 10 Resonanzen auf einen Artikel über Musik bekommen. Daraus schließe ich persönlich nicht, dass die Leser nicht interessiert sind an Musikkritik. Vielleicht melden sie sich auch einfach bloß nicht, weil sie das gerade erwarten von einer Zeitung wie Specs oder von anderen Zeitungen. Aber ich stelle fest, dass das also sozusagen Resonanz mobilisierbar ist, dass es Interaktion gibt und dass es sehr wohl Leute gibt, die sich interessieren. Und ich denke, also das Selbstverständnis bei uns zumindest ist, dass wir versuchen, sozusagen einerseits aus dem Scannen dessen, was veröffentlicht wird, aber auch aus dem Scannen dessen, was möglicherweise in der Luft liegt, obwohl es gar keine dazugehörige Veröffentlichung gibt, daraus ein Angebot zu machen, dass wir eben mit hoffentlich journalistischer und handwerklichem Können einerseits und mit einer eigenen Sprache andererseits dem Leser eben anbieten können. Und was dann passiert, das kann man, glaube ich, sowieso immer schwer planen. Also ich muss nochmal vielleicht zwei, drei Punkte aufgreifen, die jetzt gefallen sind. Zum einen muss ich sagen, wenn jemand über Grand Theft Auto seinen Musikgeschmack ausbildet, ist das natürlich eine Konkurrenz zum Musikkritiker, der versucht, den Geschmack auszubilden. Die Frage, bedroht den das? Also ich finde das im ersten Sinne erstmal ganz sympathisch, dass es einen Umweg gibt und einen anderen Weg, der eben nicht über die Printmedien funktioniert, dann gibt es halt einen anderen Informationskanal. Das andere ist, Dietrich hat vorhin in seinem Vortrag gesagt, es ging ja tatsächlich jetzt relativ viel um diese Theorie des Long Tail und das Archiv und die Long und die Little Seller, und dass man sehr, sehr, sehr viele Stücke hat und jeder hört dann nur eins. Und seine Vision war eben, jeder hört wirklich nur ein einziges Stück und alle haben ein anderes Stück gehört und niemand kann mehr über die Musik reden. Das wird sozusagen das zu Ende gedacht, was Sie, Frau Della Mortaba, auch vorhin angesprochen haben, dass man eben sozusagen keine Bündelungen mehr schafft, keine Öffentlichkeit mehr schafft, sondern eine totale Vereinzelung. Und diese Vereinzelung ist natürlich irgendwie, das ist jetzt ein Klischee, die mit dem Einzelnen, der von seinem Computer zu Hause sitzt und keinen Kontakt zur Außenwelt mehr hat. Ich muss das jetzt nicht alles aufziehen, aber das ist natürlich sozusagen eine negative Vision dessen, wie sich Diskurs überhaupt entwickeln kann. Und gleichzeitig ist eben auch die Frage doch, Sie sprachen, Frau Delamotte, von der Schaufensterfunktion, oder auch von dem Informationswert und von der Bündelung, ob es wirklich so gut ist, dass man wieder einen Kanon schafft. Also im Moment ist der Kanon abgeschafft. Oder ich habe das Gefühl, er ist abgeschafft. Oder er wird vielleicht hier und da noch verwaltet. Und ich muss sagen, das ist eigentlich eine Befreiung. Gleichzeitig ist eben dadurch die Autorität desjenigen, der schreibt, ein bisschen in Gefahr. Und deswegen sitzt man vielleicht auch hier und denkt laut darüber nach. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine schlechte Entwicklung ist. Also die Frage ist eigentlich nur, wie reagiert man als Schreibender darauf? Lässt man das zu? Lässt man zu, dass man etwas schreibt? Man ist der Einzige, der über dieses Thema schreibt. Also ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt auch gerne Olaf noch mal fragen, das hat so länger jetzt nichts gesagt. Ist das denn eigentlich gut, dass man der Einzige ist, der über irgendeine bestimmte Musik Bescheid weiß und über die schreibt? Man ist ja nicht sozusagen auch mit seiner Meinung so alleine. Also über vieles, über das ich schreibe, da bin ich in keinster Weise der Einzige, der darüber Bescheid weiß, völliger Blödsinn. Aber wenn man jetzt vielleicht irgendwie so ein Label vorstellt, dessen CDs es nur bei A-Musik in Köln zu kaufen gibt, erstmal, was weiß ich, Sublime Frequencies oder so. Ja, ist das gut. Man stellt das dann vor, da ist man auch auf der Seite der Musik oder desjenigen, der diese Musik gefeatured hat und zusammengetragen hat und so weiter. Die Frage hat sich mir nicht gestellt. Man ist dann in dem Moment, wo man das öffentlich macht, irgendwie Teil einer aufregenden Sache, finde ich. Also ja, es stört mich jetzt nicht. Also man macht es ja öffentlich und ob man jetzt erstmal der Einzige ist, weiß ich nicht. Die CDs sind da, also sie sind irgendwie materiell verfügbar. Das heißt, es gibt Leute, die sie sehen, die sie wahrnehmen, die darüber reden. Und klar, die Szenen bleiben klein, die bleiben aber auch in anderen Bereichen klein, von denen man annimmt, dass sie viel größer sind. Also ich glaube, dass unter den Charts-Käufern oder Madonna-Käufern es auch nicht so viele Leute gibt, die darüber einen Diskurs pflegen, über die Musik jedenfalls nicht. Vielleicht über die Inszenierung im letzten Clip und ähnliches, aber nicht über die Musik selber. Insofern, ich bin es eigentlich so gewohnt, dass man das imaginieren muss. Also man muss sich auch das Publikum, das Musikkritiken überhaupt liest, imaginieren. Also bei Feuilleton-Artikeln sowieso, am ehesten noch vielleicht nicht, wenn man in Köln jetzt für eine Stadtzeitung wie die Stadtrevue schreibt und vielleicht ist es jetzt so für Berliner Autoren, wenn sie für die Specs in Berlin schreiben, dass man da ungefähr weiß, das sind, oder Debug-Leser oder so, das sind die und die Leute und so weiter. Aber sobald es irgendwie abstrakter wird und Tageszeitung oder Feuilleton ist ja schon abstrakter, keine Ahnung, wer das liest. Das heißt, man ist da automatisch irgendwie, man muss sich selbst ein Feedback geben. Also der Bildschirm, den Text, den man dann wieder liest, spiegelt einem das zurück. Fertig. Also ich glaube, der Kritiker oder die Kritikerin hat per se kein Problem damit, alleine zu sein oder der oder die Einzige zu sein. Sonst hätte man, glaube ich, keine Lust an diesem Beruf. Ganz im Gegenteil. Also das hat ja eher Auswüchse in die andere Richtung. Zum Kanon möchte ich gern sagen, natürlich ist das eine Befreiung, wenn so ein Gerüst sich in sich selber auflöst. Ja, da gehen so Wertigkeiten, Wertvorstellungen, Verkrustungen natürlich weichen auf und machen sicher Platz für was anderes, für was Neues. Es ist nur dann natürlich das Problem, Problem, dass jeder Text, der neu geschrieben wird, gewissermaßen, wenn ich mir einen abgeschafften Kanon vorstelle, sich seine eigenen Referenzgrößen beschaffen muss. Ja? Also der Text selber muss begründen und legitimieren, an was er sich misst oder was denn die Qualitätsmaßstäbe, Beurteilungsmaßstäbe überhaupt darstellen. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Das macht es auch nicht sprachlich einfacher. Ja? Also natürlich kann ich, wenn ich eine musikwissenschaftliche Ausbildung habe, über ein spätes Beethoven-Streichquartett einen Text schreiben in einer Sprache, die ein anderer Mensch, der die gleiche Ausbildung hat oder eine ähnliche, durchaus versteht. Ja? Dass das ein Ausschlussverfahren ist, ja, in dieser Fachsprachlichkeit, das war lange klar, ist aber auch lange akzeptiert worden. Jetzt ist das nicht mehr so. Ich habe vor kurzem an der Bayerischen Theaterakademie einen Kurs mit Studenten gemacht über, blöderweise, was ich nie gewollt hätte, über Pfitzners Palestrina, weil das gerade an der Bayerischen Staatsoper gespielt wurde neu. Das würde ich mir ja nie im Leben aussuchen, ja, weil es ein grauenhaft schwieriges Stück ist, eine Musik, zu der man ganz fürchterlichen Bezug tendenziell eher hat. Die Studenten, die waren alle so Anfang, Mitte 20, die hatten damit überhaupt kein Problem. Ja. Also es war ein ganz wunderbares, freies oder in gewisser Weise oder in den Anfängen vor allen Dingen freies Sprechen über Pfitzners Musik. Das hätte man, glaube ich, so vor 20, 30 Jahren hätte man da wahnsinnige ideologische Probleme erstmal wälzen müssen. Da fällt also ganz viel weg, ja. Ich finde nur, wie gesagt, die Eigenverantwortlichkeit ist, die muss dann stärker sein in dem Moment, ja. Also ich muss mir selber permanent beweisen, woran ich das eigentlich messe, was ich tue, ja. Ich muss den Beweis mit jedem einzelnen Text neu erbringen. Das ist anstrengend. Oder? Anstrengend, ja. Aber gut. Bitte. Ich stelle ja fest, dass sobald man sich außerhalb von so Kreisen bewegt, die also auch schreiben, also Musikkritikerkreisen, oftmals ganz einfache Fragen gar nicht mehr beantwortet werden können. Also beispielsweise, was ist eigentlich so modern am Reggae? Und das ist für mich so ein Punkt, also dazu zu merken, dass das scheint, als wenn das offenbar der Kontext gar nicht mehr klar ist. Also etwas, wo man eigentlich denken könnte, ja, man sagt Jazz und jeder weiß, was gemeint ist, oder man sagt Dub oder Reggae und jeder weiß, was gemeint ist, und das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass Musikkritik oder auch überhaupt Kritik im Allgemeinen, ich glaube, das bezieht sich auch auf New Hollywood und alle anderen Bereiche der Kultur, zunehmend dafür sorgen muss, Kontexte klarzustellen. Also man hat vielleicht so eine Art Aufgabe sogar. Die Frage ist, wie löst man sie und wie überheblich ist man dabei oder wirkt man oder mit wie viel Liebe und Zärtlichkeit macht man das vielleicht auch gegenüber dem Leser, wo ich immer hoffe, dass der Autor seinen Leser auch liebt. Okay. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde gerne, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, die jetzt zulassen. Ganz da hinten, also hier ist eine Frage, Sie hatten sich zuerst gemeldet, Sie müssen entweder sehr laut reden oder zu einem der Mikrofone gehen. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ist das Problem, wenn du nicht in das Mikro sprichst, können die Leute, die kein Deutsch können, es nicht verstehen? Da kommt eins. Was ich als Problem sehe und auch als Chance für die Musikkritik und wo ich mir, um das positiv zu formulieren, eine Hoffnung hege, ist, dass Musikkritik in einer Zeit, in der die Verfügbarkeit von Musik immer größer wird und die Diversifizierung immer größer wird, genau etwas leisten könnte, was man als Einzelner, wenn man eben im Extremfall nur noch eine sehr kleine Minderheitenmusik hört, nicht mehr leisten kann. Nämlich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie hängt diese Musik zusammen mit einer anderen Musik. Und natürlich ist zum Beispiel so eine Entdeckung über ein Game ein interessanter Weg. Aber der Weg, wie ich ganz häufig an andere Musik rankomme, ist über Diskussionen mit anderen Menschen. Und der Grund, warum diese Diskussion so wichtig ist, ist, diese anderen Menschen haben keinen Musikgeschmack, der sich in einem Block abbildet, sondern es gibt Querverbindungen. Und diese Querverbindungen sind so kompliziert, dass sie zum Beispiel auch von einer Suchmaschine bei Amazon oder so nicht abzubilden sind. Weil ich kann mich interessieren für, sagen wir ganz konkret, elektronische Tanzmusik. Und ich kann mich aus genau dem gleichen Grund für akademische Computermusik interessieren. Und ich kann mich genau aus dem Grund wiederum für klassische Musik interessieren, aus dem Blickwinkel der akademischen Computermusik. Und ich kann von dort zu Jazz kommen. Und ich kann von Jazz und von einem bestimmten Genre elektronischer Tanzmusik zu außereuropäischer Musik kommen. Und all das ist unglaublich interessant. Und eine Musikpresse, die es leistet, mich aufgrund von so einer Entwicklung und solchen Sprüngen für neue Musik zu begeistern, ist eine Musikpresse, die mich extrem interessieren würde und die ich im Print kaufen würde und die ich im Internet lesen würde. Und eine Musikkritik, die genau nur einen Teilbereich abbildet, da habe ich das Gefühl, die wird immer unwichtiger, weil diesen einen Teilbereich abbilden, das schaffen Suchmaschinen immer besser. Und meine Hoffnung für die Musikkritik der Zukunft ist, gerade im Zeitalter einer kompletten Verfügbarkeit von Musik, eine Systematik zu bilden, die unabhängig ist von Genres. Und in der Hinsicht finde ich zum Beispiel, dass Wire deutlich in einem, also muss ich dem Wire einfach bescheinigen, dass ich das Gefühl habe, da wird dieses, genau diese Art von genreübergreifender Systematik sehr vorbildlich abgehandelt. So. Das ist jetzt auch eine Frage, möchtest du eine Antwort? Nein, das war nur eine Bemerkung hinsichtlich der Frage, ob es einen Kanon geben sollte, wie ein Kanon aussehen kann und welche, was Musikkritik okay. meiner Ansicht nach leisten könnte. Also die Frage wäre, angenommen, die muss keine Frage stellen. Okay. Die Frage war, ob es eine Frage gibt. Es gab aber eine Frage hier vorne, hatte sich jemand gemeldet. Und da gibt es ein Mikrofon, 5 Plätze neben dir. Okay. Was mir in der Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der Zusammenhang zwischen Musikindustrie und Musikkritik. Das wurde bis jetzt von euch kaum angesprochen. Wie seht ihr diesen Zusammenhang im Verlauf der letzten Jahre? Habt ihr das erlebt, dass der Druck von Seiten der Musikindustrie, und ich meine jetzt nicht nur die großen Majors, sondern ich meine dabei auch Indie-Labels, größer geworden ist? Weil ich will einfach nur kurz dazu erwähnen, dass meine Beobachtung eigentlich ist, das, was in Musikzeitschriften, ich kann leider nur für Pop sprechen, stattfindet, ist das, was die besten Presseagenten hat, die besten PR-Agenturen. Das findet auch in Indie-Zeitschriften, als Indie-Themen am meisten statt und als beste Themen. Es wird am prominentesten platziert. Es gibt keine Drohkulisse mehr. Also die Musikindustrie ist, ich will nicht sagen am Ende, aber das, was vielleicht früher mal reizvoll gewesen ist, also vielleicht im Hinterkopf, zu denken, wenn ich, ich rede jetzt als Verleger oder Herausgebersicht, dieser Gedanke im Hinterkopf, wenn ich meiner Redaktion sage, sie möge doch bitte hierüber darüber sprechen, dann gibt es auch eine Anzeige, das ist ja total implodiert. Also das gibt es, gibt einfach kein Geld mehr. Das Geld kommt aus der Mode oder vom Haus der Kunst in München oder eben tatsächlich aus Abonnenten, die einfach mehr Geld abwerfen als ein Heft, was am Kiosk verkauft wird. Aber es gibt keinen Zusammenhang mehr zwischen Anzeigenschaltung und Musikkritik, wie das vielleicht vor einigen Jahren noch gewesen ist. Darf ich dir kurz widersprechen? Gerne. Also nicht du, aber ich kenne schon eine Zeitschrift, die fragt erst mal, ist die Platte gut oder scheiße? Wenn du sie nicht gut findest, dann gebe ich es jemand anders, weil wir haben eine Anzeige. Also es gibt es immer noch. Es geht ja auch um Wahrnehmbarkeit dabei. Also, Entschuldigung, das greife ich auf, weil eigentlich hätte sich erst Chris Bohn zu Wort melden wollen und dann noch. Okay, well, just to say that I think that if you go to specialist magazines, that's never an issue because a lot of the reviews, for a start, a lot of the writing comes from specialist writers who supply their own music because they want to write about that. They're not at all influenced directly by the majors. They're buying the stuff. I mean, they just get the music themselves from their own sources. And also, you're talking about a lot of the things were released in maybe editions of 50 CDRs. And how can an artist who's putting out 50 CDRs really influence anybody in terms of like writing about it? So I think the situations, but there has been in the past. Pretty evil situations that have occurred, and one of the former editors of The Wire arrived at The Wire after being bumped from, after walking away from the NME because he was his review of U2 was deemed too critical. So when that review was pulled, he decided to give up his. He left The Wire. He left the NME because of that, and. Yeah, decided where the best places for writing was in an independent sector away from the major music in, away from the mainstream music press and away from the direct influence of the music industry on that press. So. Also in der klassischen Musik, die hinkt wie immer da, glaube ich, dieser Entwicklung ein bisschen hinterher. Also natürlich gibt es, hat man selbst bei so einem doch feudalen Produkt wie der Musikbeilage der Zeit, die haben durchaus Probleme, Anzeigen zu akquirieren. Ja? Also die müssen sich schon wahnsinnig anstrengen, um das einigermaßen finanziell auf die Beine zu stellen, einerseits. Andererseits muss ich schon sagen, die Wahrnehmung des klassischen Publikums, dessen, was wichtig ist und was gut ist, ist eine in vielen Fällen ganz andere als das, was man jetzt fachlich sagen würde, was gut ist und was wichtig ist. Also mit anderen Worten, je schreiender das Plakat, je militanter und aggressiver auch die jeweilige Werbestrategie, desto größer, wichtiger, schöner, toller sind die Künstler. Und dagegen anzuschreiben ist ja, manchmal nicht ganz angenehm. Ja? Also sagen Sie etwas gegen einen neuen großgemachten Sänger, Tenor, der überall gut verkauft wird, der auch noch gut aussieht, der super Angebote hat überall. Gehen Sie mal in die Philharmonie und sagen, der hat eigentlich überhaupt gar keine Gesangskultur, der Mann. Der hat vielleicht eine Stimme, aber naja, irgendwas macht er auch falsch technisch. Ja? Das gibt sehr viel Ärger. Und das gibt nicht nur Ärger an der Leserbrieffront, zu der man sich ja dann auch immer noch verhalten kann. Die Erfahrung lehrt ja auch, wenn man mit den Leuten dann redet und sich wirklich auseinandersetzt, dann sind die meisten doch auch einsichtig, ja, und können der Argumentation auch folgen. Aber es gibt vor allen Dingen auch zeitungsintern durchaus Ärger, weil natürlich auch die Herausgeberschaft oder die Chefredaktion sitzt natürlich, wenn überhaupt, dann in solchen Konzerten und nicht in irgendwelchen Nischengeschichten, wo man vielleicht irgendwie gerade mitkriegt, wo die neue Musik sich hin entwickelt. Ja? Also das sind schon so Mechanismen und so Machtspiele, die schon auch an einem ziehen. Nun kann man seine Lust daraus beziehen, wiederum zu sagen, ich bin da einfach mal dagegen und ich versuche durch den jeweiligen Text auch zu zeigen, warum das so ist und was meine Referenzgrößen sind. Ich habe ja auch Vergleiche, die ich anführen kann, ja, die vielleicht auch nachvollziehbar sind. Nur das Publikum, und das unterscheidet das Publikum des 21. wirklich fundamental von dem des 20., des mittleren 20. Jahrhunderts, hat all diese Wertvorstellungen, das gehört vielleicht auch in diesen verloren gegangenen Kanon mit hinein, hat diese Werte nicht mehr. Ja, die Leute trauen sich ein eigenes Urteil eigentlich kaum noch zu. Ja, das heißt, du kannst sie fast willig füttern mit dem, was die Industrie sagt. Das ist gut, das ist robust, das hält auch so eine PR-Strategie aus. Die Leute, die die kriegen wir über die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall rüber. Und damit ist ja schon viel gewonnen, wirtschaftlich und finanziell. Ja? Aber dass dann jemand hergeht und sagt, Frau Garantscher mag ja irgendwie ganz nett aussehen, aber stimmlich finde ich doch die Damen XYZ sehr viel besser. Und warum ist eigentlich Frau Garantscher so weit vorne und nicht die anderen? Ja? Das sind alles so Sachen, die kommen nicht so sehr. Also das Selbstbewusstsein des klassischen Publikums hat eine ganz massive Wandlung erfahren. Und die hat mit diesen ganzen Mechanismen, das hat mit diesen Werbestrategien, das hat auch damit zu tun, dass es natürlich eine absolute Monopolisierung stattgefunden hat. Ja? Wir haben es mit einem Label oder einer Firma, nämlich der Universal, die alle anderen geschluckt hat, zu tun. Ja? Und die verteilen natürlich so ihre Schäfchen, und das hat auch mit Agenturen und mit dem ganzen Agentenwesen, die dann wiederum damit an den Tröpfen hängen, zu tun. Also da ist auch noch, wenn gleich wenig Geld, aber doch viel Macht verborgen. Ich kann vielleicht noch ganz kurz ergänzen, hinzufügen, dass ich dir auch insofern recht geben muss, als wenn mir eine Musikerin erzählt, dass sie eine CD nur noch deswegen macht, damit die Zeitung was zum Abdrucken hat, ein Cover nämlich und einen Veröffentlichungstermin, und dass sowieso keiner die CD kauft, sondern alle laden das bei iTunes runter. Das ist nur ein Produkt für den Journalisten, damit er sozusagen damit eine Pressekritik lancieren kann, dann stimmt auch irgendwie sagen auf den Kanälen was nicht mehr. Ja? Also das ist tatsächlich sozusagen noch der Weg, über den der Journalist dann zu seinem Produkt kommt und der Leser zu seinem Produkt kommt. Das ist vielleicht, was dann morgen Abend auf der Podiumsdiskussion auch nochmal aufgegriffen werden kann. Und ich befürchte, dass ich jetzt weitere Fragen unterbinden muss, weil nämlich um 9:30 das Konzert beginnt und die Musiker, die gleich spielen, waren jetzt 4 Tage im Kloster. Kommen vom Kloster hierher und sind vielleicht etwas zitterig auf den Beinen. Ich möchte Sie gerne nicht lange warten lassen und würde mir wünschen, dass Sie dann oder ihr um 9:30 in der Ausstellungshalle euch einfindet. Ja, ganz kurz, Entschuldigung, ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei allen, die hier oben gesessen haben, und beim Publikum fürs Zuhören. Also wir hatten eben gerade einen Soundcheck mit dem Ensemble, das gleich das Stockhausen-Stück spielt, das sogenannte Hungerstück. Und wir haben auch die Lüftung ausgemacht und den Kühlschrank ausgestöpselt. Und ich möchte doch bitten, reinzugehen, hinzusitzen, sich hinzusetzen und so leise wie möglich zu sein. Und dann spielt danach Josephine Foster und dann gibt es eine Pause und dann kann man sich dann weiter unterhalten. Gut, danke.